Deutschlandfunk. Kultur heute. Ein Mädchen läuft nach einer Napalm-Attacke auf die Straße, weinend, nackt, das Entsetzen ins Gesicht geschrieben. Es ist das vielleicht bekannteste Foto, das die Schrecken des Vietnamkriegs abbildet. Es ist ein furchtbares Bild, ein erschreckendes Bild, aber was es bestimmt nicht ist, pornografisch. Doch ist es, sagt der Algorithmus von Facebook, und das Bild wird gelöscht. Einfach so. Auf den Facebook-Seiten eines norwegischen Schriftstellers und der norwegischen Zeitung Aftenposten und der norwegischen Ministerpräsidentin. Es ist beileibe nicht das erste Mal, dass Facebook willkürlich künstlerisch-politische Inhalte löscht. Die Fälle häufen sich und Facebook muss sich weltweiter Kritik und Zensurvorwürfen stellen. Über die Entwicklungen in Norwegen berichtet Carsten Schmiester. Es ist inzwischen weit mehr als nur ein Streit zwischen Facebook und der norwegischen Zeitung. Viele Norweger, darunter auch Regierungschefin Erna Solberg, haben aus Solidarität mit Aftenposten das weltbekannte und mit dem Pulitzerpreis ausgezeichnete Foto des von Napalm schwer verbrannten, nackt vor dem Feuer des Vietnamkrieges flüchtenden Mädchens auf ihren Facebook-Seiten veröffentlicht. Und auch da verschwand es kurze Zeit später. Unklar, aber wahrscheinlich, dass wieder Facebook selbst die Löschbefehle gegeben hat. So wie zuvor auf der Seite des norwegischen Autors Tom Egeland, der das berühmte und erschütternde Bild neben anderen Kriegsfotos online gestellt hatte. Darüber hatte Aftenposten berichtet. Die Redaktion hatte das Bild des Napalm Girls, wie es in Norwegen genannt wird, auch auf die eigene Seite gestellt und war von Facebook per Mail aufgefordert worden, es zu entfernen. Bevor man das aber habe tun können, so das Blatt, sei es bereits gelöscht worden. Facebook macht einen Fehler, wenn man dort Bilder dieser Art zensiert, schrieb Ministerpräsidentin Solberg und weiter. Das trägt zur Einschränkung der freien Meinungsäußerung bei. So wie Sie denken viele in Norwegen und stellen sich hinter Espen Egil Hansen. Er ist Chefredakteur der Zeitung und hat einen offenen Brief an Facebook-Chef Mark Zuckerberg veröffentlicht. Darin ist von Machtmissbrauch die Rede. Das wichtigste Medium der Welt schränke die Freiheit ein, anstatt sie auszuweiten. Im norwegischen Fernsehen äußerte sich Hansen zu den Hintergründen seiner Kritik. Facebook hat Algorithmen, mit denen man Nacktbilder entfernt, auch um damit Kinderpornografie zu verhindern. Das ist ja an sich sehr gut. Aber sie benutzen in diesem Fall die gleichen Mechanismen, um eine wichtige Kriegsdokumentation zu entfernen. Es ist ihnen inzwischen klargemacht worden, was sie da tun, aber bisher ignoriert Facebook das, macht einfach weiter und löscht das Bild. Inzwischen hat sich auch der norwegische Journalistenverband eingeschaltet und an den Staatsfonds des Landes gewandt, der hunderte Milliarden Euro aus Gewinnen der staatlichen Öl- und Gasproduktion anlegt und Berichten zufolge mit umgerechnet etwa 1,3 Milliarden Euro an Facebook beteiligt ist. Der Fonds hat strikte ethische Richtlinien, investiert zum Beispiel nicht in Unternehmen, die an Kriegen Geld verdienen, die Menschen ausbeuten oder der Umwelt schaden. Die Forderung der Journalisten, der Ethikrat des Fonds solle das Verhalten von Facebook prüfen. Es sei an der Zeit, die eigene Macht zu nutzen, um seinerseits Facebook wohl durch den Abzug des Geldes zu zensieren und so für die Missachtung der Meinungsfreiheit zu bestrafen. Der Fonds hat darauf bisher nicht reagiert. Aber es gibt ein Statement aus der europäischen Facebook-Zentrale in London zum Vorwurf der Zensur. Darin heißt es unter anderem, wir versuchen, die richtige Balance zu finden zwischen der Möglichkeit von Menschen, ihre Meinung zu äußern und der Wahrung einer sicheren und respektvollen Umgebung für unsere Gemeinschaft. Es sei aber nicht einfach, in einem Fall die Veröffentlichung des Bildes eines nackten Mädchens zu erlauben, in anderen Fällen dann aber nicht. Und schließlich, unsere Lösungen werden nicht immer perfekt sein, aber wir arbeiten an der Verbesserung unserer Richtlinien und ihrer Umsetzung. Was das konkret bedeutet, bleibt offen, auch für Aftenposten-Chefredakteur Hansen. Nach dem offenen Brief, glaubst du, dass du eine direkte Antwort von Zuckerberg bekommst, fragte ihn ein Reporter. Da habe ich meine Zweifel. Carsten Schmiester berichtete.